Erster, der Krieg zwischen Sauls Familie und Davids Familie dauerte lange. David wurde immer stärker. Zweiter, in Hebron bekam David Söhne. Sein erster Sohn war Amnon. Seine Mutter war Ahinom. Drittes, sein zweiter Sohn war Kileab. Seine Mutter war Abigail. Sein dritter Sohn war Absalom. Vierter, der vierte Sohn war Adonia. Der fünfte Sohn war Sephatja. Fünfter, der sechste Sohn war Jitrim. David bekam diese Söhne in Hebron. Sechster, der Krieg ging weiter. Abner half der Familie von Saul sehr viel. Siebter, Saul hatte eine Nebenfrau. Sie hieß Rizpa. Esbal fragte Abner, warum warst du bei ihr? Achter, Abner wurde sehr wütend. Er sagte, ich helfe deiner Familie. Warum schimpfst du mit mir? Neunter, Gott soll mich bestrafen. Ich werde jetzt tun, was Gott David versprochen hat. Zehnter, ich nehme Sauls Familie das Königtum weg. David wird König von den bis Beerseba. Elfter, Esbal hatte große Angst vor Abner. Er konnte kein Wort antworten. Zwölfter, Abner schickte Boten zu David. Er wollte einen Vertrag mit David machen. Dreizehnter, David sagte, gut. Aber bringe mir Sauls Tochter Michal mit. Sonst sehen wir uns nicht. 14. David schickte Boten zu Esbal. Er sagte, gib mir meine Frau Michal zurück. 15. Esbal schickte Männer los. Sie nahmen Michal von ihrem Mann Paltiel weg. 16. Ihr Mann weinte und folgte ihr. Abner sagte, geh nach Hause. Da ging er heim. 17. Abner sprach mit den Anführern von Israel. Er sagte, ihr wolltet David als König. 18. Tut es jetzt. Gott sagte, ich rette mein Volk Israel durch David. 19. Abner sprach auch mit den Männern von Benjamin. Dann ging er zu David nach Hebron. 20. Abner kam mit 20 Männern zu David. David machte ein großes Essen für sie. 21. Abner sagte, ich bringe ganz Israel zu dir. David ließ Abner in Frieden gehen. 22. Job kam mit seinen Soldaten zurück. Abner war nicht mehr bei David. 23. Jemand sagte zu Job, Abner war beim König. Der König ließ ihn in Frieden gehen. 24. Job fragte den König, was hast du getan? Warum hast du Abner gehen lassen? 25. Abner will dich nur belügen. Er will wissen, was du tust. 26. Job schickte Boten hinter Abner her. Sie holten ihn von Boahasira zurück. 27. Abner kam zurück. Job führte ihn zur Seite. Dort tötete er Abner mit einem Messer. 28. David hörte davon. Er sagte, ich und mein Reich sind unschuldig an Abners Tod. 29. Die Schuld soll auf Job fallen. In seiner Familie sollen die Menschen krank sein. 30. Job und Abisai töteten Abner. Denn Abner hatte Asahel bei Gibeon getötet. 31. David sagte, zerreißt eure Kleider und weint. David ging hinter dem Sarg her. 32. Sie begruben Abner in Hebron. Der König und das Volk weinten laut an seinem Grab. 33. Der König sang ein trauriges Lied. Er fragte, musste Abner wie ein Verbrecher sterben? 34. Deine Hände waren frei. Du bist gefallen wie vor bösen Männern. Das Volk weinte. 35. Das Volk wollte, dass David isst. Aber David wollte bis zum Abend nichts essen. 36. Das Volk sah das. Alles, was der König tat, gefiel den Menschen sehr. 37. Alle Menschen verstanden jetzt, der König wollte nicht, dass Abner stirbt. 38. Der König sagte, heute ist ein wichtiger Anführer in Israel gestorben. 39. Ich bin der König, aber ich fühle mich schwach. Gott soll den Täter bestrafen.